Erster Amazia wurde König von Juda. Das war im zweiten Jahr von König Jos. Zweiter, er war 25 Jahre alt. Er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Dritter Amazia tat gute Dinge für Gott. Er war wie sein Vater Jos. Vierter, aber das Volk opferte noch an den hohen Orten. Fünfter Amazia wurde ein starker König. Er tötete die Mörder seines Vaters. Sechster, er tötete ihre Kinder nicht. So steht es im Gesetz von Mose. Siebter, er besiegte 10.000 Männer aus Edom. Er nahm die Stadt Sela ein. Achter Amazia wollte gegen König Jos von Israel kämpfen. Neunter, Jos antwortete mit einer Geschichte. Ein Tier zertrat eine kleine Pflanze. Zehnter, Jos sagte, du bist stolz. Bleib zu Hause. Sonst passiert dir etwas Schlimmes. Elfter, Amazia hörte nicht. Die Könige kämpften bei der Stadt Bet-Schemes. Zwölfter, die Männer aus Juda verloren. Alle liefen schnell nach Hause. Dreizehnter, Jos nahm Amazia gefangen. Er machte die Mauer von Jerusalem kaputt. Vierzehnter, er nahm das Gold aus dem Tempel mit. Dann ging er nach Samaria. 15. Mehr über Jos steht in der Geschichte der Könige von Israel. 16. Jos starb. Sein Sohn Jerobeam wurde der neue König. 17. Amazia von Juda lebte noch 15 Jahre nach Jos. 18. Mehr über Amazia steht in der Geschichte der Könige von Juda. 19. Männer machten einen Plan gegen Amazia. Er wurde in Lachisch getötet. 20. Mann brachte ihn auf einem Wagen nach Jerusalem. Dort wurde er begraben. 21. Das Volk wählte Asaja als König. Er war 16 Jahre alt. 22. Er baute die Stadt Elat wieder auf. Das war nach dem Tod seines Vaters. 23. Jerobeam wurde König in Samaria. Er regierte 41 Jahre lang. 24. Er tat böse Dinge vor Gott. Er machte viele Fehler. 25. Er holte Land für Israel zurück. Gott hatte das vorher gesagt. 26. Gott sah die große Not in Israel. Niemand half dem Volk. 27. Gott wollte Israel retten. Er half ihnen durch König Jerobeam. 28. Mehr über Jerobeam steht in der Geschichte der Könige von Israel. 29. Jerobeam starb. Sein Sohn Sachaja wurde der neue König.